Gabelbissen. So kocht Österreich. Servus und herzlich willkommen zur Folge 99 des Gabelbissen Podcast. Gerade eben noch habe ich mir gedacht, ob ich nicht die heutige Folge mit einem kleinen Kinderlied anfangen sollte, weil das wird nämlich wunderbar zum Thema passen. Heute möchte ich euch eine der legendärsten Süßspeisen aus Österreich, würde ich mal fast sagen, vorstellen, nämlich den Apfelstrudel. Und zudem gibt es nämlich ein kleines Liedchen, das so sinngemäß mehr oder weniger, wo es darum geht, Apfelstrudel essen alle gerne, die großen Leute, die kleinen Leute, Damen wie auch Herren. Dann geht es darum, wie man das macht, schneide Äpfel klein und so weiter und so weiter. Hab's dann aber gedacht, ich lasse es besser bleiben, weil eine Gesangsausbildung habe ich nicht. Von meiner Frau höre ich immer wieder, ich singe zu hoch und das klingt nicht schön. Und dann habe ich gedacht, okay, lassen wir es besser bleiben. Das will ich euch allen nicht antun, wenn nicht, dass eure teuren Kopfhörer, Boxen im Auto, Boxen zu Hause, je nachdem, wo ihr mich hört, irgendwie kaputt gehen durch mein viel zu hohes C. Kommen wir zum Apfelstrudel. Wie ich bereits erwähnt habe, der Apfelstrudel, man annimmt, ist ein süßes Gericht, das im klassischsten Stil mit Strudelteig gemacht wird. Es gibt aber auch Varianten, da wird er anders gemacht. Zum Beispiel kann man da auch Blätterteig nehmen. Man kann ihn mit Mürbteig machen. Das ist übrigens eine Variante, die ich persönlich auch sehr gern habe, neben der klassischen. Man kann ihn mit Germteig machen oder auch mit Topfenteig. Gefüllt wird er mit säuerlichen Äpfeln. Da kann man zum Beispiel nehmen einen Kronprinz Rudolf oder was auch sehr gern genommen wird, ist der sogenannte Klarapfel oder wie man in der Mundart so schön sagt, dass ich es rausspringe, der Klarapfel. Aber am Wochenmarkt in Wien bekommt man auch eine eigene Apfelsorte für den Strudel und der wird einfach Strudler genannt. Das ist ein eher größerer Apfel, grünlich mit leicht roten Tendenzen, der halt eben säuerlich ist. Ich persönlich würde sagen, er tendiert vielleicht leicht in die Richtung Granny Smith, wobei diese Sorte ist ja, ja extrem sauer, würde ich sagen. Man kann man auch übrigens für Apfelstrudel nehmen. Da muss man es aber dann wirklich schon eher säuerlicher mögen. Ja, aber das ist nicht alles. Zum Apfelstrudel braucht man noch ein bisschen mehr, nämlich Semmelbrösel, die werden in Butter geröstet. Dann kann man reingeben oder wird gerne reingegeben Rosinen. Und das kann man auf zwei Arten machen. Entweder die Rosinen vor ein bisschen Wasser einlegen oder manche legen die auch gerne Rum ein. Oder man kann es auch, eigentlich kann man es auf drei Arten machen, man kann es auch so gleich in die Füllung reingeben. Dadurch, dass wir eigentlich nicht so die großen Rosinenfans sind, lassen wir die Rosinen meistens aus. Was aber auf alle Fälle reinkommt, ist Zucker und Zimt. Ja, und teilweise wird in einigen Rezepten auch noch zusätzlich ein Schussel Rum in die Fülle gegeben. Wie bereits erwähnt, der klassische Strudel ist mit einem Einblattteig gemacht. Das ist auch eben der ganz, ganz klassische Strudelteig. Den kann man eigentlich im Grunde in Österreich überall im Laden kaufen. Den führt eigentlich jeder Supermarkt. Wer aber sagt, will ich nicht kaufen, ich mag so fettige Sachen nicht oder es gibt es bei mir nicht. Man kann sein, wenn ihr mich in Deutschland hört, glaube ich, wird es schwierig sein, was ich von Daniel, vom Hobbykoch-Podcast Daniel weiß, da gibt es das nämlich nicht. Dann kann man zwar den, glaube ich, Jufterteig nehmen, der in die Richtung unseres Strudelteigs geht, aber hundertprozentig ist er eben nicht dem gleich. Und darum kann man den eigentlich auch selber machen. Die Kunst bei dem Ganzen ist eben, dass man das dann schön zieht. Es ist nämlich ein sehr zäher Teig, würde ich jetzt mal sagen, mit relativ wenig Zutaten, wo viel mit Öl gearbeitet wird. Und der wird dann quasi am Tisch ausgezogen. Sprich, ich habe einen Klumpen und den mache ich immer größer und größer. Ich habe da so schön geschmeidig 10 Teige zum Anführungszeichen und ziehe den immer größer. Und ich könnte es euch jetzt genau erklären, aber ich denke, am besten kann man sich so Sachen vorstellen, wenn man es auch sieht. Und da habe ich dann vor langer, langer Zeit, also es ist wirklich schon einige Zeit her, ein Video dazu aufgenommen, wie man Strudelteig selber zieht. Das verlinke ich euch natürlich im Beitrag zur aktuellen Folge unter gabelbissen.at. Da erkläre ich euch dann, auf was man alles Acht geben muss und etc. etc. Man, eines gleich vorweg, wenn ihr wirklich sagt, ihr wollt den Strudelteig mal selber ziehen, traut euch nur drüber. Es wird am Anfang sicherlich so sein, dass ihr kleine Rissstellen habt, dass euch was aufreißt. Ist am Anfang normal, das ist reine Übungssache. Man kommt dann eigentlich mit der Zeit wirklich gut rein. Ja, der Apfelstrudel, der wird entweder warm oder kalt gegessen. Ich persönlich bevorzuge ihn warm, aber habe auch kein Problem mit einem kalten Stück Apfelstrudel. Er wird als Nachtisch gereicht, als Hauptspeise oder einfach zur Jause. Und in gewissen Gegenden in Österreich, und das finde ich irgendwie ein bisschen kurios, wird der Apfelstrudel als Beilage, Achtung, zur Gemüsesuppe gegessen. Habe ich immer wieder mal gehört, wird öfter gemacht. Ich persönlich kann es mir für mich nicht vorstellen. Gut, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass man Mohnnudeln mit Sauerkraut isst, aber kommt auch vor. Ja, aber im Großen und Ganzen wieder als reine Südspeise gegessen. Teilweise wird er sogar mit Schlagobers serviert oder noch seltener mit Vanillesauce. Das erwähne ich jetzt extra, weil das ist eigentlich nicht die klassische österreichische Art, einen Apfelstrudel zu servieren. Das findet man meist eigentlich nur in so klassischen Touristenlokalen oder generell Touristengebieten. Zum Beispiel, wenn ich jetzt Skifahren gehe, Tirol, Vorarlberg, wo auch immer, oder Salzburg, auf den Hütten wird das halt gern so serviert. Man, Vanillesauce, man isst was Gutes, ja, mache ich zum Beispiel zu Buchteln gern dazu. Schmeckt super, aber Apfelstrudel, finde ich, würde die Vanille den wunderbaren Geschmack und das leicht säuerliche des Apfel einfach zu stark überdecken. Den ganz klassischen kennt man übrigens jetzt in zwei Varianten. Und zwar gibt es da zunächst die Alt-Wiener Variante. Zur Füllung kommt zusätzlich zu der klassischen Füllung, die ich vorher erwähnt habe, noch etwas Sauerrahm dazu. Und anstelle der Semmelbrösel nimmt man hier die weitaus feineren Kipferlbrösel. Und die zweite Variante wäre die Salzburger. Die ist im Endeffekt von der Füllung her ident mit dem klassischen. Der einzige oder wesentliche Unterschied besteht dann darin, wie man serviert. Und zwar wird der Salzburger Apfelstrudel angezuckert kräftig und dann mit warmer Milch übergossen und so serviert. Ich muss gestehen, diese Variante ist mir persönlich gänzlich fremd. Habe ich in Salzburg noch nie probiert, muss ich auch ehrlich gestehen, da habe ich immer Salzburger Nockerl gegessen. Das ist mir halt, ja, irgendwie typisch für die Region. Aber wenn ich mal hinkomme und sie bieten Apfelstrudel an, dann werde ich den natürlich auch mal so probieren. Eins vielleicht noch zum Apfelstrudel, der ist übrigens natürlich auch weit über Österreichs Landesgrenzen aus bekannt. Natürlich in allen ehemaligen Kronländern, die Österreich hatte, also die österreichisch-ungarische Monarchie, Deutschland etc., also in Europa teilweise, auch noch zusätzlich, aber auch in Übersee. Und zwar gab es früher, zumindest war das so noch im Jahr 1998, in jedem Planet Hollywood Lokal in den USA auf der Dessertkarte Apfelstrudel. Und das hat einen Grund. Dem Planet Hollywood Systemrestaurants ist Arnold Schwarzenegger beteiligt und wie ihr sicherlich alle wisst, ist das ja ein gebürtiger Österreicher und der hat von seiner Mutter den Apfelstrudel heiß geliebt und darum war es ihm wichtig, dass eben bei diesen Planet Hollywood Lokalen es Apfelstrudel gibt. Ob es das noch gibt, beziehungsweise ob es Lokalkette noch gibt, muss ich ehrlich gestehen, bin ich überfragt, ist nicht so mehr mein Fall. Früher mal eher, aber mittlerweile eigentlich nimmer mehr. So, ich würde sagen, schauen wir uns mal den Apfelstrudel auch ein bisschen geschichtlich an, weil das finde ich ja besonders interessant. Der hat nämlich ziemlich spannende Wurzeln. Und zwar kommen die aus dem orientalischen Raum. Also nicht der Strudel selbst, das Gericht, sondern der Teig. Der wurde nämlich durch die Araber über Nordafrika bis nach Frankreich in etwa gebracht. Ausnahmsweise waren es mal nicht die Römer, die das Ganze verbreitet haben und in Europa gebracht haben. In dem Fall waren es eben die Araber. Ja, und von Frankreich ausgehend eroberte mehr oder weniger der Teig dann ganz Europa. In alten Kochbüchern zum Beispiel wird der Teig auch als sogenannter spanischer Teig bezeichnet. Das hängt damit zusammen, da man eben seinerzeit in Spanien diesen Teig sehr geschätzt hatte und ihn auch sehr, sehr viel verwendet hat. Aber die haben ihn damals anders verwendet, als wir das heute machen würden. Da hat man es, soll man sagen, geschichtet. Das kann man sich so vorstellen, man hat eine Schicht Strudelteig gehabt, dann kam eine Schicht Füllung, dann wieder eine Schicht Strudelteig, Füllung, Strudelteig, Füllung, bla bla bla, also immer so weiter und so weiter. Heutzutage macht man das eigentlich, zumindest bei uns, nicht mehr. Früher war das, wie gesagt, schon eher üblich und vor allem in Spanien. Die Türken waren übrigens auch ein großer Fan des uns heute bekannten Strudelteigs. Habe ich ja vorher erwähnt, glaube ich, nennt man noch immer Jufta-Teig. Die haben den nämlich auf ihren Feldzügen verwendet. Und das hatte einen einfachen Grund. Strudelteig war haltbar. Oder ist es nach wie vor, also ein haltbarerer Teig als jetzt andere Teigvarianten. Und somit war der mit Füllung einfach für die Soldaten der türkischen Armee die ideale Marschverpflegung, weil ja Kühlung logischerweise gab es nicht. Und die waren auch fern von zu Hause und da brauchte man einfach etwas, was lang haltbar war, weil bis der Nachschub kam, verging doch einiges an Zeit. Ja, und die Türken waren es dann auch, die diesen Teig in die Donaumonarchie gebracht haben, sprich Österreich-Ungarn. Maria Theresa, so sagt die Legende, war von diesem Teig schwer begeistert. Und sie war es dann auch, die ihn quasi salonfähig machte, sprich zunächst am Hof in Wien, also nicht jetzt der Platz am Hof, sondern am Kaiserhaus, im Kaiserhaus, am Kaiserhof und dann halt eben auch Bürgertum und so weiter. Und zunächst verwendet man übrigens das ungarische Weizenmehl. Und das hatte nämlich den Vorteil, es hat einen wesentlich höheren Kleberanteil als die Mehle, die die Türken verwendet haben, beziehungsweise das Mehl, das in Österreich kultiviert wurde. Ja, und das höhere Kleberanteil, somit konnte man den Teig besser ziehen, er war weitaus resistenter, als wenn ich jetzt österreichisches Weizenmehl genommen hätte. Somit war Ungarn für wirklich sehr, sehr lange Zeit Hauptlieferant für Mehl beim Strudelteig. Mit der Zeit ist natürlich auch das österreichische Mehl dann immer spezieller gezüchtet worden und man konnte auch unseres dann wirklich sehr, sehr gut verwenden. Beziehungsweise haben sich auch die Techniken des Strudelteigziehens immer weiterentwickelt. Interessant ist übrigens, dass die Urform des Strudels in Österreich nicht im Backrohr zubereitet wurde. Weil der ist ja schon so alt, da gab es nämlich noch gar kein Backrohr. Und da hat man eben in den höheren Kreisen und im Bürgertum den Strudel in der Pfanne gemacht. Und zwar mit dem Deckel über offenem Feuer darüber. Erinnert euch vielleicht an die Salzburger Nockerl-Folge, die hat man ja auch ursprünglich in der Pfanne gemacht. Im ländlichen Bereich, also bei den Bauern, war das eher unüblich, da hat man den nicht so zubereitet. Da, und das wusste ich zum Beispiel nicht, hat man den Strudel gekocht. Das älteste Strudelrezept, das man übrigens in Österreich kennt, geht auf das 17. Jahrhundert zurück. Und zwar war das der sogenannte Milchreimstrudel. Der heutige Nachfolger, oder heute ist das besser bekannt als Milchrahmstrudel oder Milchrahmstrudel. Den möchte ich aber jetzt nicht weiter behandeln, den schauen wir uns, würde ich mal vorschlagen, in einer eigenen Folge genauer an. Der Apfelstrudel, der ist erst viel später bekannt, also viel später, ein Jahrhundert später, den kennt man erst seit dem 18. Jahrhundert. Alte Kochbücher geben nämlich aus der Zeit erste Hinweise darauf, dass man den Strudelteig auch mit Äpfeln gefüllt hat. Aber es gab auch andere Varianten. Also man hat damals auch schon sehr viel experimentiert. Es gab Strudel mit Schwammerlfüllung, mit Reis, mit Kraut, mit Erdäpfel und noch vielen, vielen anderen Sachen. Die erste wirkliche konkrete Erwähnung des Apfelstrudels finden wir in einem Kochbuch aus dem Jahre 1827. Genauer gesagt aus dem großen Wiener Kochbuch einer gewissen Anna Dorn. Und die hat darin ein Rezept für ausgezogenen Apfelstrudel präsentiert. Ja, der Apfelstrudel, den findet man eigentlich ja, in ganz Österreich. Also egal, wo man jetzt ist, den findet man so gut wie überall. Aber so richtig verankert im Brauchtum ist eigentlich mehr im Osten von Österreich, sprich in Burgenland, Wien, Niederösterreich. Da ist er mehr verankert, also auch, wie man so schön sagt, im Flachland in Österreich, also da, wo nicht so wirklich hauptsächlich Alpengebiet ist. Und da wird er vor allem vor Weihnachten im Advent, wie man sich erinnern, was ja Fastenzeit ist, was man vor allem merkt, wenn man auf dem Adventmarkt in Wien geht, weil ja, da wird man so Essen überhäuft, der wurde eben, der Apfelstrudel, in dieser Fastenzeit als Hauptmahlzeit gegessen. Im Westen kennt man das eher nicht, dort setzt man eher auf den Krapfen als Fastenspeise. Besonders beliebt ist Strudel und Apfelstrudel im Burgenland, dort wird er nämlich sehr, sehr oft zubereitet. Zu speziellen Kirchtagen gibt es einen Kirchstrudel, zu Weihnachten wird er gegessen, der Apfelstrudel, aber auch bei Hochzeiten wird er als Brauch und Speise sehr, sehr gerne serviert. Und so habe ich das Wort schon so oft gesagt, nur woher kommt das Wort Strudel jetzt eigentlich? Und das stammt wie so oft vom Althochdeutschen ab, nämlich vom Wort Strädern oder Strädern. Und das bedeutet ins heutige Deutsch übersetzt, sage ich jetzt einmal, Wallen bzw. Brausen. Und Historiker oder Sprachforscher gehen heutzutage davon aus, dass eben dieser Begriff gewählt wurde, da man das mehr oder weniger von der Form des Strudels abgeleitet hat. Ab dem 16. Jahrhundert wurde das Gericht gern Strugi oder Struchi genannt und erst ab dem 18. Jahrhundert dann ist der Begriff Strudel gebräuchlich in Österreich. Und wie bei so manchen oder bei eher einigen wenigen deutschen Worten findet man das Wort Strudel auch im Englischen wieder. Wir kennen es ja, in der englischen Sprache kennt man ja das Wort Doppelgänger zum Beispiel oder auch das Wort Kindergarten. Das sind auch zwei deutsche Wörter, die ins Englische übernommen wurden. Ebenso ist es beim Strudel. Dort heißt es ja dann Apple Strudel und nicht Apfelstrudel. Logisch. Aber das möchte ich auch noch erwähnen, den Strudel findet man auch in Österreich im normalen Sprachgebrauch wieder. Wenn man zum Beispiel sagt, das zirkt sich wie ein Strudel, heißt das im Endeffekt nichts anderes, das dauert halt wieder besonders lang. Oder anstrudeln, das heißt im Endeffekt, man bemüht sich sehr, irgendwas zu machen, was einem schwerfällt, da strudelt man sich mehr oder weniger ab. So, jetzt haben wir wirklich wieder genug Theorie gehabt, jetzt gehen wir zur Praxis über und da, wie könnte es auch anders sein, stelle ich euch ein Rezept für Apfelstrudel vor, so wie es wir machen. Also sagen wir so, wie es die Marille macht, ich bin ja nicht so der süße Bäcker und da benötigen wir für einen Apfelstrudel eine Packung Strudelteig oder alternativ einen selbstgezogenen Strudelteig. Wie das geht, wie gesagt, findet ihr bei mir im Blog, den Beitrag verlinke ich euch. Weiters benötigen wir 30 Gramm Butter, 80 Gramm Semmelbrösel, 400 Gramm ganze Äpfel. Da, wie gesagt, würde ich empfehlen, eine eher säuerliche, festere Sorte zu nehmen. Ich meine, ihr könnt im Endeffekt auch was Süßeres wie einen Gala oder Pink Lady oder was es sonst noch alles gibt nehmen. Tut dem Ganzen nichts ab, aber für richtig würde man eher einen eher säuerlichen nehmen. Weiters benötigen wir den Saft einer Zitrone, 30 Gramm Zucker, etwas Zimt, grob gehackte Walnüsse nach Belieben. Wer das nicht so mag, kann stattdessen natürlich Rosinen verwenden und etwas Butter zum Bestreichen des Teigs. Zunächst einmal erhitzen wir die 30 Gramm Butter in der Pfanne und wenn das dann schön verflüssigt hat, geben wir die Semmelbrösel dazu, unsere 80 Gramm und rösten die schön goldgelb an. Danach kommt es sofort runter vom warmen Herd. Danach nehmen wir die Äpfel, schälen wir zunächst und entkernen sie. Also am besten schälen, halbieren, dann kann man das Kerngehäuse schön rausschneiden und im Anschluss werden die Äpfel schön feinblättrig geschnitten. Diese Apfelscheiben, die beträufeln wir dann mit dem Zitronensaft. Das hat nämlich einen Grund. Würde man das nicht machen, würde die Oberfläche mehr oder weniger oxidieren und die Äpfel bekommen dann so braune Flecken, sie werden leicht bräunlich und sind wir uns ehrlich, das schaut nicht appetitlich aus. Darum beträufeln wir es mit der Zitrone und nebenbei gibt es beim Apfelstrudel, wie ich finde, auch noch einen super Geschmack. Nun widmen wir uns den Walnüssen, dem Zimt und dem Zucker und das Ganze mischen wir mal schön durch. Wie gesagt, wenn ihr alternativ Rosinen nehmt, also mischt ihr dann so mit Rosinenzucker und Zimt durch. Nun legen wir ein sauberes Geschirr durch auf unsere Arbeitsfläche und da bitte wirklich ein sauberes nehmen. Und auf das saubere Geschirr durch legen wir den Strudelteig. Wenn wir den fertigen haben, weil der ist ja jetzt nicht so fest mit Öl, Butter eingestrichen, müssen wir dann die meistens zwei Lagen zusammengelegt, jede einzelne Lage mit der flüssigen Butter bestreichen. Legen wir dann zusammen, wirklich alles schön mit dem Einstreichen und auf ein Drittel, da würde ich euch sagen, im unteren Drittel des bestrichenen Teigs streuen wir mal unsere Semmelbrösel drauf, die wir haben. Auf die Semmelbrösel verteilen wir dann unsere feinblättrig geschnittenen Äpfel. Ja, und anschließend kommt dann noch unsere Nusszucker-Zimtmischung oder halt Rosinenzucker-Zimtmischung drüber. Das wird dann schön gestreut. So, und dann kommt der etwas haarigere Teil der Zubereitung, denn jetzt müssen wir den Strudel rollen. Das ist, ja, mein haariges kann ja passieren, dass einem das vielleicht nicht gleich so ganz klappt, aber wenn es euch beim ersten Versuch nicht so hundertprozentig schön gelingt, don't worry, das ist auch eine reine Übungssache, man kommt da wirklich mit der Zeit schon rein. Das Ganze funktioniert so, mit der Hilfe des Geschirrtuchs, wir nehmen es am unteren Ende und heben es langsam in die Höhe von der belegten Seite her und rollen den Strudel damit mehr oder weniger schön vorsichtig ein. Also dort, wo die belegte Seite ist, wie gesagt, langsam in die Höhe heben und immer schön noch vorrollen, dass eben der Strudel eingerollt wird. Am Ende drücken wir, also die äußeren Enden drücken wir zusammen, das kann man sich so vorstellen, das schlagt man vielleicht so zusammen, wie man ein Geschenkspackerl machen würde. So schlagt man die Ecken zusammen und klappt das Ganze nach innen. Zum Schluss, und das ist dann auch etwas, auch ein bisschen spießt, und vor allem kann ich euch gleich sagen, wenn ihr den Teig selber macht, kann es da passieren, dass der Teig am ersten reißt. Beim Kauften passiert das eher nicht so. Vielleicht noch ein kleiner Tipp zum Strudelteig, den man kauft. Da würde ich nicht unbedingt den billigsten nehmen. Da haben wir schon so eher schlechte Erfahrungen gemacht, dass der gern bricht. Da kauft schon eher den Marken Strudelteig. Aber zurück jetzt zu dem Ganzen. Wir müssen es ja jetzt vom Geschirrtuch auf unser Backblech bringen. Das Backblech belegen wir zunächst einmal mit Backpapier und dann nehmen wir unser Geschirrtuch mit dem gerollten Strudel und heben den vorsichtig auf das Blech rüber und da ist es wichtig, dass die sogenannte Naht, also es ist der Teil, wo der Teig, das Teigende ist vom Zusammenrollen, dass eben der unten am Backblech liegt, also auf dem Backpapier. Oben muss es eine geschlossene Fläche sein. Ja, und die bestreichen wir übrigens dann noch abermals mit flüssiger Butter und danach kommt er für 35 Minuten ins Backrohr und das haben wir auf 200 Grad Celsius Ober-Unterhitze bereits vorgeheizt. Das habe ich vorher vergessen zu erwähnen. Also bei 200 Grad Celsius Ober-Unterhitze wird er dann für, wie gesagt, 35 Minuten gebacken. Wer es lieber mit Heißluft machen will, der zieht die obligaten 20 Grad Celsius ab, sprich 180 Grad und bleibt dann somit bei der gleichen Backzeit. Ja, und danach einfach ein bisschen noch auskühlen lassen und die Stücke servieren, ein bisschen Streuzucker drüber und dann kann man ihn auch schon essen und genießen. Wer will, mit Gemüsesuppe, ich kann mir das nicht vorstellen. Ich werde ihn weiter mit einem Kaffee, ein Glas Saft, einen Tee, was auch immer trinken. Ist mir persönlich halt am lieberen, aber wer will, kann es auch mit Gemüsesuppe probieren. Ja, bevor ich zum Ende der heutigen Folge komme, noch ganz kurz eine kleine Anmerkung. Die Folge 100 wird nicht nächste Woche, also kommende Woche erscheinen, sprich am Freitag, dem 20. Aus terminlichen Gründen ist es mir nächste Woche leider nicht möglich, was zu machen. Darum wird die Folge 100 am Freitag, dem 27. November erscheinen. Natürlich dann zur gewohnten Zeit in der Früh gibt es dann die versprochene Folge 100. Ja, solltet ihr noch Fragen zum Strudel haben oder wenn ihr vielleicht ein paar Tipps braucht, wie man den Strudelteig zieht, ich kann euch das ja durchaus sagen, weil ich ja das schon ein paar Mal gemacht habe und ein bisschen Erfahrung auf dem Gebiet habe, oder wenn ihr noch generell eine zusätzliche Erklärung braucht zum Video, dass ich vielleicht irgendwas nicht so erwähnt habe, etc., dann könnt ihr mich natürlich gerne an jeder Zeit fragen. Ja, somit wünsche ich euch viel, viel Spaß beim Nachbacken und sage danke fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge. Servus! Gabelbissen ist ein privater Podcast aus Österreich. Informationen zur aktuellen Sendung, Rezepte, kulinarische Beiträge und Möglichkeiten zur Kontaktaufnahme findet ihr unter gabelbissen.at.